Die Ohren. Hören wir zuerst wieder auf einige Redewendungen und Formulierungen, in denen wir das Bild der Ohren oder das Hören in der Sprache verwenden. Ein offenes Ohr haben, jemandem sein Ohr leihen, jemandem Gehör schenken, auf jemanden hören, gehorchen, gehorsam. Alle diese Formulierungen zeigen uns den deutlichen Bezug der Ohren zum Thema des Hereinlassens, des Passivseins und des Gehorsams. Verglichen mit dem Hören ist das Sehen eine viel aktivere Art der Wahrnehmung. So ist es auch leichter, aktiv wegzuschauen oder die Augen zu schließen, als die Ohren zu verschließen. Die Fähigkeit zu hören ist körperlich Ausdruck des Gehorsams und der Demut. So fragen wir ein Kind, das nicht gehorcht: Kannst du schlecht hören? Wer schlecht hören kann, will nicht gehorchen. Solche Menschen überhören einfach, was sie nicht hören wollen. Es zeigt eine gewisse Egozentrik, wenn man dem anderen sein Ohr nicht mehr leiht, wenn man nichts mehr hereinlässt. Es fehlt an Demut und der Bereitschaft zu gehorchen. Genauso ist es bei der sogenannten Lärmschwerhörigkeit. Nicht die Lautstärke an sich schädigt, sondern der psychische Widerstand gegen den Lärm, das Nicht-Hereinlassen-Wollen führt zum Nicht-Hereinlassen-Können. Die häufigen Ohrentzündungen und Ohrenschmerzen bei Kindern fallen in ihrer Häufung in das Alter, in dem die Kinder das Gehorchen lernen müssen. Von Schwerhörigkeit sind die meisten alten Menschen in einem gewissen Grade betroffen. Altersschwerhörigkeit gehört genauso wie schlechtes Sehen, Steifheit und Unbeweglichkeit zu den somatischen Alterssymptomen, die alle Ausdruck sind von der Tendenz des Menschen, im Alter immer unbeugsamer und unnachgiebiger zu werden. Der alte Mensch verliert meist die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität und ist immer weniger bereit zu gehorchen. Die skizzierte Entwicklung ist zwar für das Alter typisch, aber nicht notwendig. Das Alter überzeichnet lediglich die noch nicht gelösten Probleme und macht im selben Maße ehrlich wie die Krankheit. Hörsturz nennt man eine plötzlich auftretende, meist einseitige, hochgradige Innenohrschwerhörigkeit bis Taubheit. Eine spätere Ertaubung des zweiten Ohres ist ebenfalls möglich. Um den Hörsturz deuten zu können, ist es wichtig, die aktuelle Lebenssituation, in der er auftritt, genau zu betrachten. Der Hörsturz ist die Aufforderung, nach innen zu horchen und der inneren Stimme zu gehorchen. Taub wird nur der, der für seine innere Stimme schon lange taub ist.